Einmal hier steht er, pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beide ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, Gasger Struwwelpeter. 1844 suchte Heinrich Hoffmann nach einem Buch für seinen dreijährigen Sohn Karl. Aber er fand nicht das Richtige. Also beschloss der Arzt, selbst etwas zu Papier zu bringen und auch zu zeichnen. Und so entstand der Struwwelpeter. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang. Da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan. Bei der Erstveröffentlichung benutzte Hoffmann noch das Pseudonym Reimerich Kinderlieb. Alle Helden im Struwwelpeter sind unartige Kinder, weshalb Zappelphilipp, Suppenkaspar, Hans Guck in die Luft und Kollegen allerlei grausames Unheil widerfährt. Trotzdem, nicht nur sie, auch viele Textpassagen sind bis heute in aller Munde. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Hoffmanns Urmanuskript liegt übrigens im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Die Frankfurter Unibibliothek besitzt alle deutschen Ausgaben von 1845 bis heute. Sicher geschützt vor Feuer und Wasser, Sturm und Wind, damit es ihnen nicht so ergeht wie dem fliegenden Robert. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an, wo der Wind sie hingetragen. Ja, das weiß kein Mensch zu sagen.